fliegen können, wie ein Vogel, leicht und schwerelos, frei. Von alters her sahen die Menschen den Vögeln nach und träumten vom Fliegen. Doch erst vor rund 200 Jahren haben wir funktionsfähige Techniken gefunden, die Lüfte in Besitz zu nehmen. Vorher war Fliegen den Göttern, den Engeln, Feen, Hexen und anderen Zauberwesen vorbehalten. Und heute fliegen Harry Potter, Bat und Superman, zumindest über die Leinwand. In allen Kulturen und Zeiten gibt es Geschichten und Sagen, die sich um das Fliegen ranken. Die bekannteste ist sicher die von Daedalus und Ikarus. Daedalus, der berühmte griechische Erfinder und Baumeister, wird gemeinsam mit seinem Sohn Ikarus in einem Labyrinth auf der Insel Kreta gefangen gehalten. Eine Flucht scheint unmöglich. Doch eines Tages, als eine große Möwe über ihn hinwegfliegt, kommt ihm die Lösung. Er beginnt, Vogelfedern von verschiedener Größe aneinander zu fügen. Dann verbindet er sie mit flüssigem Wachs, formt daraus Flügel und legt sie sich und seinem Sohn an. Die Konstruktion funktioniert. Frei und leicht wie Vögel schweben sie empor in die Lüfte. Im Rausch des Fliegens schwingt sich Ikarus höher und höher der Sonne entgegen. Doch dann geschieht eine Katastrophe. Die Hitze der Sonne löst das Wachs und das Gefieder fällt auseinander. Hilflos mit den Armen schlagend stürzt Ikarus ins Meer und ertrinkt. Obwohl man zu Recht bezweifeln muss, dass so konstruierte Flügel tatsächlich flugfähig sind, spiegelt die Sage ein Stück Wahrheit. Die ersten Fluggeräte bauten die Menschen tatsächlich der Natur, den Vögeln, nach. Bionik nennt man heute den Zweig der Wissenschaft, der der Natur ihre Wunder abschaut, um sie in der Technik zu verwenden. Dass das Kunstwort aus Biologie und Technik ausgerechnet in der Luftfahrttechnik entstand, ist sicher kein Zufall. Genau genommen wurde der Begriff von einem amerikanischen Luftwaffenmajor der Wright-Patterson Air Force Base geprägt, einer Luftwaffenbasis, auf deren Gelände die Gebrüder Wright viele ihrer Flugversuche unternommen haben. Aber zu den Gebrüdern Wright kommen wir erst später. So weit sind wir noch lange nicht. Von der Sagenwelt der Antike fliegen wir jetzt über das Mittelalter hinweg. Wir landen in einer Zeit des Aufbruchs, einer Zeit der Träume, des Fortschritts, in der Renaissance. Am 15. April 1452 wird in einem kleinen Ort in Italien, genau genommen in Vinci in der Toskana, ein Kind geboren, das seinen Geburtsort in der ganzen Welt berühmt machen wird: Leonardo da Vinci. Neben zahlreichen anderen Erfindungen entwarf Leonardo jahrzehntelang auch Fluggeräte. Und wie sein Vorgänger Daedalus war er ein Bioniker, denn er beobachtete dabei die Natur, den Vogelflug. Der schwere Adler sich in den dünnsten Lüften halten kann. Aus diesen augenfälligen Gründen kannst du ersehen, dass der Mensch die Luft wird unterjochen und sich über sie wird erheben können, wenn er gegen die Widerstand leistende Luft mit großen, von ihm gefertigten Flügeln eine Kraft ausübt und diesen Widerstand überwindet. Ob die von ihm skizzierten Flugapparate tatsächlich flogen, ist leider nicht überliefert. Leonardo machte aber von seinen unterschiedlichsten Fluggeräten sehr genaue Zeichnungen, darunter einige, die unseren Hubschraubern verblüffend ähnlich sehen. Er war der Erste, der auf die Idee kam, dass man sich in die Luft schrauben könnte, wenn sich die Schraube nur schnell genug drehte. Auch nahm er schon die Idee des Heißluftballons vorweg, die Leichter-als-Luft-Technik. Und mit dem Heißluftballon gelang es dann etwa 200 Jahre später tatsächlich, erstmals in die Lüfte zu steigen und eine Weile oben zu bleiben. Was leichter als Wasser ist, schwimmt. Was leichter als Luft ist, fliegt. Ganz einfach, oder? Nur, was ist leichter als Luft? Natürlich zunächst mal heiße Luft. Diese Beobachtung setzte zuerst der Jesuitenpater Bartolomé Lorenzo de Guchmau bei seinen Experimenten um. Er führte 1709 dem portugiesischen König Johann V. das Aufsteigen eines mit Papier bespannten Heißluftballons vor. Leider fing der Ballon während der Vorführung Feuer und verbrannte. Gut 30 Jahre nach Gouchemaus Versuch wurden die Brüder Joseph und Jacques Montgolfier geboren. Beide waren naturwissenschaftlich sehr interessiert und leiteten gemeinsam eine Papierfabrik. Joseph beschäftigte sich leidenschaftlich mit Fragen zur Luftfahrt, aber es ist zu vermuten, dass er das Experiment des Jesuiten Gouchemau nicht kannte. Doch eines Tages, er saß mit seinem Bruder am Kamin und las, machte Joseph eine Entdeckung. Sehen Sie, Jacques, sehen Sie, wie die Rußpartikel hochfliegen? Der Rauch bläst sie nach oben. Der Rauch? Natürlich, der Rauch! Ja, Monsieur? Haben Sie ein Taschentuch bei sich, Babette? Pardon? Un mouchoir. Ja, Monsieur. Hier. Ach, geben Sie schon her. Babette, ich fürchte, das Tüchlein ist perdu. Sehen Sie, mein guter Joseph knüpft es zu einem Beutel. Es wird wohl der Wissenschaft zum Opfer fallen. Aber Monsieur... Seht nur, ich fülle das Tuch mit Rauch. Monsieur! Und Sie meinen... Certainement. Jetzt lasse ich es los. Réellement. Es fliegt. Der Rauch trägt es bis zur Zimmerdecke. Mon mouchoir. Der Rauch war es nicht, der den Taschentuchbeutel nach oben getragen hatte. Es war die heiße Luft, die sich darin gefangen hatte. Das Prinzip, durch Verbrennung einen Flugkörper nach oben zu bewegen, hatten sie dennoch gefunden, oder besser gesagt, wiedergefunden, denn Gouchemau hatte es ja schon vor ihnen gekannt. Mit Feuereifer experimentieren die Brüder weiter. Da sie davon ausgehen, dass Rauch das Auftriebsmittel ist, verwenden sie stark qualmende Brennmaterialien wie Wolle und Heu. Und die Versuchsballons funktionieren. Schließlich bauen Joseph und Jacques ihren ersten großen Heißluftballon, der von seinen Ausmaßen her auch schon befähigt sein soll, Passagiere zu befördern. Er besteht aus Leinwand und Papier und hat einen Durchmesser von 12 Metern. Hitze spenden Holzkohle, Stroh und Wolle. Schließlich soll es ordentlich rauchen. Vor den Augen einer großen Schar ungläubiger Zuschauer steigt dieser Ballon am 5. Juni 1783 hoch und höher, fast 2000 Meter hoch. 10 Minuten bleibt er in der Luft und geht in 2 Kilometern Entfernung nieder. Die Begeisterung ist grenzenlos. Schnell spricht sich der Ruhm des Flugerfolges herum, bis zum Hof von König Ludwig dem 16. Der König zeigt sich sehr interessiert, erstattet die Montgolfiers mit Geldmitteln aus, damit sie ihre Versuche mit der fliegenden Kugel fortsetzen können. Am 19. September 1783 lassen die Brüder, unter dem Beifall des Königs und des ganzen Hofstaats, einen prachtvollen, über und über mit farbigen Tapeten verzierten Ballon steigen. Fast gleichzeitig arbeitet aber auch der französische Physiker César Charles an einem Luftfahrtballon. Aber er setzte dabei auf Wasserstoff, der 7-mal leichter ist als Sauerstoff, wie man aus den Forschungen des Engländers Henry Cavendish bereits wusste. Seine Ballons bestanden aus mit Gummi überzogener Seide, leicht und dennoch luftdicht. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts produzierte man überwiegend Wasserstoffballons. Alle Ballons hatten jedoch einen großen Nachteil. Sie ließen sich nur nach oben und unten steuern. Die Flugrichtung bestimmten allein die Windverhältnisse. Man experimentierte mit Schrauben, wie man sie von Schiffen kennt, und gab den Ballons eine zigarrenähnliche Form. Der Begriff Luftschiff war geboren. Aber erst 1852 gelang dem Franzosen Henri Giffard die erste gelenkte und bemannte Fahrt mit solch einem Luftschiff. Immerhin 27 Kilometer weit, von Paris nach Trapp. Die Fahrt mit einem weiteren Luftschiff endete ein Jahr später in einem Fiasko. Es explodierte bei einem Probeflug. Glücklicherweise konnten sich Giffard und seine Begleiter retten. Risikoreich war Fliegen also immer noch. Es galt, die Luftschiffe zu verbessern. Dieser mitreißende Marsch ist einem Mann gewidmet, dessen Name bis heute untrennbar mit diesen fliegenden Zigarren verbunden ist: Ferdinand Graf von Zeppelin. Graf Zeppelin setzte auf das Starr-Luftschiff, das 1895 von dem Kroaten David Schwarz entwickelt worden war. Im Unterschied zu den Luftschiffen Giffards besaßen diese Konstruktionen ein starres Skelett aus Aluminiumträgern und Streben, ähnlich einem richtigen Schiff. Seine Luftzüge, abgekürzt LZs, wie Zeppelin sie nannte, sollten mindestens 24 Stunden in der Luft bleiben und schwere Lasten tragen können, da sie für Langstreckenflüge und zum Postabwurf eingesetzt werden sollten. Im Jahr 1900 erhebt sich der Luftzug 1, kurz LZ1, über den Bodensee. In der Folge werden die Zeppeline, wie man sie nennt, trotz einiger Fehlschläge größer, schwerer und zuverlässiger. Und allmählich gewöhnen sich die Leute an die Ungetüme, die in luftiger Höhe über ihre Köpfe hinwegschweben. Auf unzähligen Postkarten werden Zeppeline dargestellt. Auf einer Postkarte hat sich jemand damals einen Reim gemacht. Mit Wasserstoff und mit Benzin durchquert die Luft Graf Zeppelin. Was seit Jahrtausenden kaum denkbar, ward Faktum, sein Ballon ist lenkbar. Er saust, ein Lufthusar voll Schneid, schnurstracks in die Unsterblichkeit. 1917 stirbt Graf Zeppelin, nicht aber die nach ihm benannten Luftschiffe. Sie werden weitergebaut. Schneller, wendiger und sicherer wurden die Riesenzigarren. 1924 startete der erste Zeppelin, gebaut im Auftrag der US-Marine, zu einer rund 81-stündigen Fahrt über den Atlantik nach Lakehurst bei New York. Ab 1930 wurde zur Post- und Personenbeförderung ein geregelter transatlantischer Liniendienst eingerichtet. Sehr reiche Leute konnten sich nun binnen 2 Tagen von Europa in die USA befördern lassen. Am 4. März 1936 wird ein neuer Transatlantik-Zeppelin, das größte je gebaute Luftschiff mit der Bezeichnung LZ-129, fertiggestellt. Er erhält den Namen Hindenburg, benannt nach dem ehemaligen deutschen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Am 3. Mai 1937 startet die Hindenburg mit einer flugerfahrenen Mannschaft unter Kapitän Max Pruss nach Lakehurst, New Jersey, USA. Die Fahrt geht planmäßig vonstatten, doch am Zielort empfängt die Luftfahrer schlechtes Wetter. Deshalb kreist Pruss etwa 1 Stunde über dem Landeplatz. Um 17 Uhr gibt Kommandant Rosendahl, der am Boden für die Landung zuständig ist, den Befehl, alles klar zu machen. Um 18.12 Uhr funkt Rosendahl an Pruss: Wetterverhältnisse lassen Landung jetzt möglich erscheinen. Um 19.10 Uhr drängt Rosendahl weiter auf baldige Landung. Um 19.21 Uhr wird das erste Ankertau abgeworfen, dann das zweite. Die Bodenmannschaft sichert die Seile. Begeistert begrüßen die Zuschauer die Passagiere, die aus den Fenstern winken. Ruhig und majestätisch schwebt die Hindenburg in 25 Metern Höhe über dem Platz. Doch dann geschieht etwas völlig Unfassbares. Der Reporter Herb Morrison, der die Landung für einen Bericht einer Chicagoer Radiostation kommentiert, steht unter Schock. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it. It bursts into flames. Es fängt an zu brennen. Es fängt an zu brennen und es fällt. Es stürzt ab. Es ist schrecklich. Sehen Sie nur. Sehen Sie nur weg. Da gehen Sie doch aus dem Weg. Nimm das auf, Charlie. Nimm das bloß auf, Charlie. Es sinkt und es stürzt ab. Es stürzt ab. Wie schrecklich. Oh mein Gott. Nichts wie weg. Weg da aus dem Weg, bitte. Es brennt und geht in Flammen auf und jetzt fällt es auf den Mast am Ankerplatz. Und all diese Menschen mittendrin, das ist ja grauenhaft. Das ist die, eine der furchtbarsten Katastrophen der Weltgeschichte. Und all diese Menschen, es stürzt ab und es brennt. In 130 bis 150 Meter Höhe. Und es ist ein unfassbarer Absturz, meine Damen und Herren. Der Qualm und dieses Flammenmeer. Und jetzt knallt der ganze Rahmen auf den Boden, gleich neben dem Mast am Ankerplatz. Die stolze Hindenburg war innerhalb 34 Sekunden in ein brennendes Wrack zusammengefallen. 36 Menschen starben, 62 Passagiere und Besatzungsmitglieder überlebten die Katastrophe, teilweise mit schweren Verletzungen. Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Ballonfahrt schon weit entwickelt war, beschäftigte sich immer noch so mancher Draufgänger mit selbstgebastelten Flugapparaten. Der bekannteste in Deutschland ist sicher der Schneider von Ulm. Albrecht Ludwig Berblinger wollte unbedingt fliegen. Leider hatte seine Umgebung wenig Verständnis für diesen damals sehr ungewöhnlichen Wunsch, ausgerechnet eines Schneiders. Aber trotz des allgemeinen Spotts der Ulmer Bürger entwickelte Berblinger unbeirrbar verschiedene Hängegleiter, mit denen er schon kleinere Distanzen von wenigen Metern zurücklegen konnte. Schließlich entwarf er einen Gleitflieger mit starren Flügeln, um von hohen Geländepunkten aus zu starten. Seine Forschungen in Sachen Fliegen drangen bis zu König Friedrich I. von Württemberg vor. Am 30. Mai 1811 versuchte Berblinger vor den Augen des Königs von der Adlerbastei in Ulm aus die Donau zu überqueren. Der Ulmer Chronist und Augenzeuge Christian Wachter hat dieses Ereignis schriftlich festgehalten. Den zweiten Tag, an dem Donnerstag, den 30. Mai nachmittags, will sich der König ein Vergnügen machen, weil sich ein Bürger von hier namens Berblinger, ein Schneider seiner Profession, schon eine geraume Zeit zuvor beschäftigt hat, eine Fliegmaschine zu verfertigen. Mehrere tausend Zuschauer waren da und glaubten, jede Minute werde er fliegen. So brach ihm aber ein Flügel entzwei. Und er musste erst seinen zerbrochenen Flügel wieder reparieren. Bis auf den folgenden Tag ist er fertig geworden. Wie man geglaubt hat, es gehe wirklich an das Fliegen. So machte er nur einen Sprung in die Donau. Die Schadenfreude des Chronisten ist nicht zu überhören. Berblinger zögerte tatsächlich auch beim zweiten Mal vor dem Abflug, doch da das Publikum ungeduldig wurde, stieß er sich schließlich von der Adlerbastei ab, wobei unklar ist, ob ihm dabei jemand auf die Sprünge geholfen hat. Doch kostete ihn dieser Sprung fast das Leben. Vogelflug fasziniert auch den 1848 geborenen Ingenieur Otto Lilienthal. Er beobachtet Störche, experimentiert und liest alles, was er zu dem Thema in die Finger bekommt. So entdeckt er auch die Schriften von Sir George Cayley, dem Vater der Aeronautik, der bereits 1799 eine Abhandlung über die Grundprinzipien des Fliegens veröffentlicht hat, die da heißen Auftrieb, Vortrieb und Steuerung. In seinem Buch Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst hält Lilienthal seine Forschungsergebnisse fest. In der Einleitung kommt der begeisterte Flugpionier geradezu ins Schwärmen. Alljährlich, wenn der Frühling kommt und die Luft sich wieder bevölkert mit unzähligen frohen Geschöpfen, wenn die Störche zu ihren alten nordischen Wohnsitzen zurückgekehrt, ihren stattlichen Flugapparat, der sie schon viele Tausende von Meilen weit getragen, zusammenfalten, den Kopf auf den Rücken legen und durch ein Freudengeklapper ihre Ankunft anzeigen, dann ergreift auch den Menschen eine gewisse Sehnsucht, sich hinaufzuschwingen und frei wie der Vogel über lachende Gefilde, schattige Wälder und spiegelnde Seen dahin zu gleiten und die Landschaft so voll und ganz zu genießen, wie es sonst nur der Vogel vermag. So schwärmerisch sich Lilienthal hier auch äußert, schreibt er aber auch ganz nüchtern: Die Kenntnis der mechanischen Vorgänge beim Vogelfluge steht gegenwärtig noch auf einer Stufe, welche dem jetzigen allgemeinen Standpunkt der Wissenschaft offenbar nicht entspricht. Genau diesen Mangel macht er sich zur Aufgabe, ein wahrer Bioniker. Er erkennt bei seinen Forschungen die Wichtigkeit der Aerodynamik und stellt sich die Frage, welche Strömungskräfte wirken auf einen fliegenden Körper? Und schließlich setzt er sein theoretisches Wissen auch in die Praxis um. Er experimentiert im Selbstversuch mit Fluggeräten. 1883 endlich gelingt ihm vom Gollenberg bei Stölln im Havelland ein Flug von 250 Metern Länge. Eine Sensation. Lilienthal unternimmt zum Missfallen seiner Frau Agnes, die jedes Mal große Ängste ausstehen muss, viele weitere Flugversuche mit immer verbesserten Fluggeräten, die große öffentliche Beachtung finden. Nicht zuletzt, weil er dabei aufsehenerregende Flugfotografien macht. Doch dann kommt der 9. August 1896. Der Wind schlägt um, er bringt den Apparat nicht mehr zur Ruhe. Und senkrecht stürzt er aus dem Himmel auf die Erde zu. Reinhard May, selbst passionierter Flieger, erzählt in seinem Lied Lilienthals Traum von dem traurigen Ende des Luftfahrtpioniers. Denn leider überlebt Otto Lilienthal diesen Absturz, der durch eine nicht beherrschbare Bö ausgelöst wurde, nicht. Er erliegt einen Tag später seinen schweren Verletzungen. Die widrigen Winde, die schon den Seefahrern zu schaffen gemacht hatten, schienen auch in der Luftfahrt nicht beherrschbar zu sein. Mit einem motorisierten Antrieb aber würde man davon unabhängiger sein. Seefahrer, wenn auch wider Willen, war einige Jahre seines Lebens der 1874 in Deutschland geborene Gustav Weißkopf. Während dieser Zeit erfuhr er viel über Windverhältnisse und die Unberechenbarkeit der Naturgewalten. 1895 wanderte Weißkopf in die USA aus und nannte sich jetzt Whitehead. Von da an galt sein ganzes Streben dem Flug. Zunächst dem Segelflug, doch dann entwickelte er ein Fluggerät, das bereits einen Höhenruder besaß und mit einem dampfgetriebenen Motor ausgestattet war. Zu seiner großen Enttäuschung wurden seine Flugversuche aber angezweifelt, da sie nicht fotografisch dokumentiert worden waren. Einer seiner Freunde, mit dem er zu seinem ersten Motorflug gestartet war, legte deshalb Jahre später eine eidesstattliche Erklärung über diesen Flug ab, aus der man entnehmen kann, dass auch der Motorflug noch seine Tücken hatte. Es war entweder im April oder im Mai 1899, als ich zugegen war und mit Mr. Whitehead flog, dem es gelang, seine von einem Dampfmotor angetriebene Maschine vom Boden abzuheben. Der Flug in etwa 8 Metern Höhe erstreckte sich etwa über eine Meile. Er fand in Pittsburgh statt, und zwar mit Mr. Whiteheads Eindecker. Dabei gelang es uns nicht, ein 3-stöckiges Gebäude zu umfliegen. Und als die Maschine abstürzte, trug ich von dem Dampf schwere Verbrennungen davon, denn ich hatte den Kessel beheizt. Deswegen musste ich einige Wochen im Krankenhaus verbringen. Ich erinnere mich genau an den Flug. Mr. Whitehead war unverletzt, denn er hatte im Vorderteil der Maschine gesessen und sie von dort gelenkt. Obwohl man davon ausgehen kann, dass Weißkopf, Whitehead, tatsächlich der erste Motorflug gelang, gingen 2 andere in die Geschichte der Luftfahrt ein. Die Brüder Wilbur und Orville Wright, 1867 und 1871 in Indiana und Ohio geboren. Durch die Zeitungsberichte über Lilienthals Flugversuche angeregt, beginnen sie selbst Fluggeräte zu konstruieren. Zunächst bauen sie Gleitflugzeuge, wobei sie besonderes Augenmerk auf die Lenkbarkeit richten, die sie schon in einem eigens dafür gebauten Windkanal erproben. Und 1901 schaffen sie es schließlich, ihren Gleiter an allen 3 Achsen wirksam zu steuern. Damit ist ein Problem gelöst. Vom Wind ist man aber immer noch abhängig. Wilbur und Orville Wright wenden sich verstärkt dem Antrieb zu. Sie entwickeln einen Propeller und einen leichten Vierzylindermotor mit 12 PS und nur 110 Kilogramm Gewicht. Doch gleich beim ersten Versuch müssen sie feststellen, dass ein einziger Propeller untauglich ist. Ein 2. Propeller gleicher Drehrichtung erweist sich als die Lösung. Im Dezember 1903 soll der Flyer One bei einem Testflug in North Carolina an der Atlantikküste ausprobiert werden. Eine Münze entscheidet, wer der Pilot sein darf. Orville hat Glück. Auf dem Bauch liegend führt er die Maschine und legt bei diesem ersten Motorflug in 12 Sekunden 53 Meter zurück. In ihren weiterentwickelten Modellen Flyer 2 und 3 schaffen die Brüder es wenig später, schon 30 Minuten in der Luft zu bleiben. Ermutigt durch ihre Erfolge produzieren sie daraufhin das Modell A und einen Doppeldecker. Auf Flugshows zeigen sie, was ihre fliegenden Kisten können. Die amerikanische Öffentlichkeit ist begeistert. 1908 wird die erste Wright-Maschine nach Deutschland verschifft. Eine besondere Herausforderung war es in diesen Jahren, den Ärmelkanal zu überfliegen. Ein lebensgefährliches Unterfangen, das noch keiner gewagt hatte. 1909 setzte Lord Northcliffe von der Londoner Zeitung Daily Mail einen Preis von 1.000 britischen Pfund auf denjenigen, der erstmals von Calais nach Dover fliegen würde. Es wäre naheliegend gewesen, wenn einer der Wrights sich gemeldet hätte, doch lehnten die beiden die Teilnahme an dem Wettbewerb wegen des zu hohen Risikos ab. Am 19. Juli 1909 sind sämtliche Hotels in Dover und Calais ausgebucht. Es herrscht Volksfeststimmung. Der erste, der, begleitet von etlichen Booten, von Calais aus startet, ist der Engländer Hubert Latham mit seinem in Frankreich gebauten Antoinette 4-Eindecker. Nach circa 11 Kilometern, er hat eine Flughöhe von 300 Metern erreicht, versagt der 50 PS-Motor seine Dienste. Latham gelingt heiler Haut eine Notwasserung. Knapp eine Woche später, am 25. Juli 1909, geht der Flugzeugbauer Auguste-Louis Charles-Joseph Blériot an den Start. Blériot, auch ein begeisterter Automobilrennfahrer, war vor allem ein enthusiastischer Flieger. 1872, im französischen Cambrai geboren, baute er nach seinem Ingenieurstudium verschiedene Fluggeräte, mit denen er zunächst Erfahrungen im Gleitflug machte. Schließlich wendete er sich dem Motorflug zu und beschäftigte sich mit dem Bau von Eindeckern. Unter dem Beifall der unzähligen Menschen, die sich am 25. Juli schon gegen 4 Uhr morgens an der Küste drängen, um den legendären Flug nur nicht zu verpassen, steigt Blériot in seinen Blériot 11 Eindecker. Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Sieh nur, er geht ja auf Krücken. Und was für eine Nase! Und dazu dieser entsetzliche Schnauzbart. Wie ein Held sieht er wirklich nicht aus. Und sein Monoplane ist genauso schmächtig wie er. Der Motor soll nur halb so stark sein wie der von Lethems Flugmaschine. Trotzdem muss er sein ganzes Geld in die Fliegerei gesteckt haben. Die arme Madame Blériot kann einem leid tun. Ja, er soll ein rechter Draufgänger sein. Hoffen wir, dass das heute gut geht. Er hat ja schon öfter eine Bruchlandung gemacht. Um Himmels Willen! Mal bloß den Teufel nicht an die Wand! Zum Glück machen sich die beiden völlig unnötig Sorgen. Der kleine Blériot, der tatsächlich hinkt, was aber von einem anderen, leider missglückten Flug herrührt, startet gegen 4:30 Uhr morgens. Das Wetter ist wieder erwarten günstig. Rasch zieht Blériot den leichten Eindecker hoch, um über die Telegraphendrähte wegzukommen. 100 Meter über dem Wasser erreicht er eine Geschwindigkeit von 68 Stundenkilometern. Dann kommt Nebel auf. Er verliert die Orientierung. Er wendet den Kopf, aber weder die Küste Frankreichs noch die englische Küste sind zu sehen. Nach einigen brenzligen Minuten kann Blériot aufatmen. Endlich ist Dover in Sicht. Einige Kilometer abseits der vereinbarten Stelle landet er, nicht ganz ohne Beschädigung seiner Maschine, an einer flachen Stelle zwischen den Klippen bei Dover Castle. Blériot hatte es geschafft. In nur 37 Minuten hatte er den Ärmelkanal überquert. Der kleine Mann mit dem Schnauzbart und der Hakennase, der so gar nicht wie ein Held aussah, war zum Helden geworden. Mit Blériots erstem Flug nach England änderte sich etwas Grundlegendes für die Briten. Und das formulierte ein anderer Luftfahrtpionier, nämlich Sir Alan Cobham, so. Der Tag, an dem Blériot den Ärmelkanal überflog, war der letzte Tag unserer Sicherheit als Inselvolk und der erste Tag, an dem Großbritannien sich nach anderen Formen der Verteidigung als der Seefahrt umsehen muss. Leider sollte er damit recht behalten, denn nur 5 Jahre später, 1914, brach der Erste Weltkrieg aus und alle beteiligten Nationen bedienten sich des Motorflugs. Das Militär erkannte schnell, welche Möglichkeiten Motorflugzeuge boten. Rasch wurden sie in großen Stückzahlen produziert. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurden sie zunächst als Beobachter und Aufklärer eingesetzt. Doch dann bestückte man die Flugzeuge mit Maschinengewehren und bildete Jagdflieger aus. Von der Luft aus waren Schützengräben leichte Beute. Der deutsche Flugzeugbauer Anton Fokker stattete seine Flieger mit verbesserten Waffen aus, sodass die Fokker-Geschwader bald als gefürchtete Gegner galten. Der bekannteste Jagdflieger des Ersten Weltkriegs ist Manfred von Richthofen, der als roter Baron, sein Dreidecker war entgegen aller Vernunft rot lackiert, mit 80 Abschüssen feindlicher Maschinen Karriere machte. Eine aus menschlicher Sicht gesehen recht fragwürdige Karriere. Allerdings bezahlte er seine Erfolge selbst mit dem Leben. Er wurde 1918 abgeschossen. Nach dem Krieg wendet man sich erneut den friedlichen Zwecken der Fliegerei zu und baut viele Kriegsmaschinen zu Fracht- und Passagiermaschinen um. Innerhalb Europas kann man nun mit dem Flugzeug reisen, auch wenn das noch reichlich unbequem ist. Mit der zivilen Luftfahrt in Deutschland ist der Name des Unternehmers Hugo Junkers untrennbar verbunden. Der Ingenieur Junkers ist ein genialer Kopf. Er meldet 1918 ein Patent mit dem Namen Eindeckerflugzeug mit selbsttragenden Flügeln an. Am 25. Juni 1919 entlässt das Junkerswerk das erste Ganzmetall-Kabinenverkehrsflugzeug der Welt zum Jungfernflug. Es ist die Junkers F-13, eine einmotorige Sechszylindermaschine in Tiefdeckerbauweise, die 4 Passagiere in einer schon viel bequemeren, geschlossenen Kabine aufnehmen kann. 330 Flugzeuge dieses Typs werden insgesamt hergestellt. Größtenteils in einem Tochterwerk in den USA. 1919 sollte überhaupt ein wichtiges Jahr für die Verbindung USA-Europa werden. Und wieder spielte die Londoner Daily Mail eine wichtige Rolle. Diesmal lockten 10.000 britische Pfund, allerdings nun für eine unvorstellbar lange Strecke. Über den Atlantik, und zwar im Direktflug. Die Richtung hieß West-Ost. Startpunkt war Neufundland. Vier Teams wagten es, doch alle scheiterten kläglich. Am 14. Juni 1919 starten schließlich die Engländer Captain John Alcock und Lieutenant Arthur Whitten Brown von St. John's, Neufundland aus. Ihr Flugzeug, ursprünglich für den Kampfeinsatz geplant, ist der robuste englische Bomber Vickers Wimmy, den man nach dem Krieg in ein Passagierflugzeug umgebaut hat. Und robust muss die Maschine auch sein. Allerdings auch die Piloten. Denn Brown sieht sich gezwungen, während des Flugs 6-mal auf die Tragflächen zu klettern, um Eis von den Motoren zu schlagen. Der Auspuff des rechten Motors ist beschädigt und rattert so, dass sich Alcock und Brown kaum verständigen können. Endlich, nach etwa 16 Stunden, erblicken sie jubelnd ihr Ziel. Irland. Neufundland, Irland, nonstop. Eine beachtliche Strecke. Aber nur halb so lang wie die Strecke New York-Paris. Auf diese Herausforderung setzte noch im selben Jahr, 1919, der superreiche, aus Frankreich stammende New Yorker Hotelier Raymond Ortec ein Preisgeld von 25.000 US-Dollar aus. Aber erst viele Jahre später, 1927, bereitete sich ein weiterer Verrückter auf den risikoreichen Flug vor, der in Minnesota aufgewachsene Charles Lindbergh. 25 Jahre alt, fest entschlossen und verrückt genug, das Abenteuer im Alleingang zu wagen, ging Charles Lindbergh an den Start. Das Flugzeug bekam den Namen Spirit of St. Louis. Bidding farewell to his mother, Charles Lindbergh climbed aboard the Spirit of St. Louis, the plane he helped design. Am 20. Mai 1927 hebt die Spirit of St. Louis unter dem Jubel tausender Zuschauer vom Roosevelt Airport nahe bei New York ab. Zunächst fliegt Lindbergh nordöstlich der Küste entlang und wird später über Neuschottland, Kanada und Neufundland gesichtet. Millionen von Hörern warten an ihren Radioempfängern auf Nachricht. Auf der Karte trägt Lindbergh überflogene Orientierungspunkte ein. Doch sind die Sichtverhältnisse nicht immer gut. Nach 27 Flugstunden und 15 Stunden nach dem letzten Eintrag in die Karte ist er sich über seine Position unsicher. Eigentlich müsste er allmählich über Irland sein. Erleichtert entdeckt er ein kleines Fischerboot. Kurzerhand stellt er den Motor ab und segelt nach unten. »Wo geht's hier nach Irland?« ruft er den verblüfften Männern in dem Boot zu. Obwohl er von den völlig verwirrten Fischern keine Antwort bekommt, fliegt er weiter und sieht plötzlich Land. Die Küste Südwestirlands. Trotz Kälte, Eis und Schneeregens, teilweise extrem schlechter Sichtverhältnisse und primitiver Navigationsmittel, sowie eines ständigen Kampfs gegen die Müdigkeit, weiß Lindbergh offenbar gelungen, Kurs zu halten. Als er die Küste überfliegt, jubeln ihm die Leute zu. Mehr als 150.000 Menschen haben sich auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris versammelt und fiebern seiner Landung entgegen. Nach fast 6.000 Kilometern und 33,5 Stunden setzen die Räder der Spirit of St. Louis auf dem Rollfeld auf. Der Jubel, der Lindbergh empfängt, ist unvorstellbar. Doch der Empfang, der ihn in den USA erwartet, stellt alles in den Schatten. Bei seiner Rückkehr nach New York bereiten ihm zigtausende von Menschen eine Ticker-Tape-Parade. Einen Triumphzug im Konfettiregen. Lindy oder American Eagle, so nannte man ihn ebenso stolz wie liebevoll. Ein wahres Lindy-Fieber brach aus. Für Millionen Jungs wurde Lindy zum glänzenden Vorbild. Briefmarken wurden gedruckt, Teller und Tassen mit Lindberghs Konterfei erschienen in den Geschäften und sogar Shellac-Platten mit einem Lindbergh-Song wurden aufgenommen. Eine Sache nur für tollkühne Kerle? Von wegen. Auch die Engländerin Amy Johnson begeistert sich schon in jungen Jahren für die Fliegerei und nimmt Flugstunden. Schon bald setzt sie sich hohe Ziele. Sie will im Alleinflug die Strecke London-Darwin-Australien überwinden. Am 5. Mai 1930 startet sie, wenig beachtet von der Presse, denn Amy ist noch völlig unbekannt, in einer De Havilland Gypsy Moth, einem Doppeldecker mit dem Namen Jason, den die britische De Havilland Aircraft Company entwickelt hat. Später wird Johnson bei einem Interview sagen, sie habe das Abenteuer damals unterschätzt. Trotz etlicher Zwischenstopps auf der langen Strecke hat Amy immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen. Dazu mit dem Wetter, Sandstürmen und starken Winden. Auf Java muss sie die Tragflächen mit Klebestreifen reparieren. Aber sie beißt sich durch. Als sie am 24. Mai 1930 in Darwin landet, zeigt die Öffentlichkeit plötzlich großes Interesse an ihr. Sie wird mit vielen Ehren ausgestattet und, wie vor ihr Alcock und Brown, in den Adel erhoben. Leider wird auch Amy Johnson Opfer ihrer großen Leidenschaft. 1941 stürzt sie tödlich ab. Ungeachtet der Risiken wollte auch die Amerikanerin Amelia Mary Earhart, 1897 in Kansas geboren, das Fliegen nicht allein den Männern überlassen. Nach einem Rundflug verkündete sie als 24-Jährige: Ich will eine dieser Teufelsmaschinen fliegen lernen. Um ein eigenes Flugzeug zu besitzen, arbeitete Amelia wie besessen. Nach einem halben Jahr hatte sie genug Geld zusammengekratzt, um sich einen kleinen dreizylindrigen Doppeldecker, eine Kinner Aster, zu kaufen, die sie Canary nannte. Mit ihrem Kanarienvogel stellte sie den ersten weiblichen Höhenrekord auf, 4300 Meter. Aber als Pilotin wollte sie trotz ihres Erfolges keiner einstellen, was Amelia sehr erboste. Dann bekam sie völlig überraschend Gelegenheit zu einer Atlantiküberquerung, was bis dahin noch keine Frau gewagt hatte. Zu ihrem großen Verdruss durfte sie aber nur als Passagierin mitfliegen. Immerhin brachte ihr der Flug den Titel Frau des Jahres ein. Ein ehrgeiziger Plan setzt sich in ihrem hübschen Kopf fest. Sie will, wie Lindbergh, solo den Atlantik überfliegen. Am 20. Mai 1932, auf den Tag genau 5 Jahre nach Lindbergh, startet Amelia Mary Earhart in einer rot lackierten Lockheed Vega 5B von Neufundland nach Paris. Aufgrund technischer Probleme erreicht sie Paris allerdings nicht. Sie sieht sich gezwungen, die Lockheed auf einer Weide nahe Londonderry in Irland zu Boden zu bringen. Als Amelia erschöpft aus der Maschine klettert, läuft ein Mann auf sie zu. »Wo bin ich?«, fragt sie. »In Gallagher's Pasture«, antwortet er erstaunt. »Kommen Sie von weit her?« »Aus Amerika«, sagt Amelia Earhart und lacht über das verdutzte Gesicht des Mannes. Miss Lindy nennen die Amerikaner die wagemutigste Pilotin der Welt oder First Lady der Lüfte. Der Erfolg und die Begeisterung der Menschen spornen Amelia zu immer neuen Wagnissen an. 1935 überwindet sie nonstop die fast 4000 Kilometer lange Pazifikstrecke von Hawaii nach Kalifornien, auf der schon 10 Piloten ihr Leben gelassen hatten. Mit einem Soloflug von Mexico City nach Newark in New Jersey steigt ihre Popularität weiter. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag plant sie ein letztes waghalsiges Unternehmen. Als erste Frau möchte sie die Welt umfliegen. Nachdem alles gut vorbereitet ist, startet Amelia am 1. Juni 1937 mit ihrem Navigator Frederick Noonan in einer wiederum knallroten Lockheed Electra 10E von Miami aus. Natürlich sind bei einer solchen Distanz immer wieder Zwischenstopps nötig. Am 2. Juli macht sich das Team von Lae in Papua-Neuguinea voll aufgetankt auf den Weg zur Insel Howland auf Samoa. Für den 4. Juli, den amerikanischen Nationalfeiertag, werden sie zurückerwartet. Doch Amelia Earhart und Frederick Noonan kommen nie an. Am 18. Juli werden sie nach einer groß angelegten Suchaktion für verschollen erklärt. Rekorde fordern ihren Preis. Aber parallel zu den Rekorden, die Männer und Frauen in der Luft erzielten, entwickelte sich die Flugzeugtechnik rasant weiter. Auch wenn manche Entwicklung in einer Sackgasse endet, werden die Flugzeuge in den 20er und 30er Jahren immer moderner und das Fliegen populärer. Überall werden Airlines gegründet. Linienverkehr, auch über weite Strecken, ist schon bald etwas Selbstverständliches. 1926 nimmt die deutsche Lufthansa ihren Betrieb auf. Mit der dreimotorigen Junkers Ju-52, auch liebevoll Tante Ju genannt, fliegt Lufthansa nicht nur innerhalb Europas, sondern bis Asien und Südamerika. Neben den Annehmlichkeiten für die Fahrgäste verbessert sich vor allem die Flugtechnik. 1933 entlässt das von dem deutschstämmigen Amerikaner William Edward Boeing in Seattle, Washington gegründete Boeing-Werk mit der Boeing 247 ein für die damalige Zeit höchst modernes Flugzeug. Fliegen wird mehr und mehr zu einer komfortablen, ja luxuriösen Reiseart für betuchte Zeitgenossen. Aber vom Fliegen träumt damals auch der kleine Mann. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Doch schneller und immer schneller, wie Hans Albers 1932 singt, gingen die Propeller halt doch nicht. Da musste schon ein anderer Antrieb her. Ernst Heinrich Heinkel, ein leidenschaftlicher Flugzeugbauer, hatte das erkannt und arbeitete an einer völlig neuen Entwicklung, dem Strahlflugzeug oder, wie man allgemein sagt, dem Düsenflugzeug. Während Propeller wie Schiffsschrauben mit Schub arbeiten, arbeitet ein Düsentriebwerk nach dem Rückstoßprinzip. Die Schaufeln im Triebwerk saugen Luft an, die verdichtet und mit Treibstoff gemischt entzündet wird. Der Gasstrahl, der darauf in hoher Geschwindigkeit und hohem Druck aus der Düse austritt, bewegt das Flugzeug in entgegengesetzte Richtung. Ähnlich einem aufgeblasenen Luftballon, dem rasend schnell die Luft entweicht. In Zusammenarbeit mit dem Physiker Hans-Joachim Pabst von Ohain und dem späteren Weltraumforscher Wernher von Braun, dessen Hauptinteresse eigentlich dem Raketenantrieb galt, entstand 1939 in den Ernst-Heinkel-Flugzeugwerken in Warnemünde das erste Strahlturbinen- oder Düsenflugzeug der Welt, die He 178. Um den Probeflug geheim zu halten, plante man, die He 178 am 27. August 1939 bereits um 4 Uhr morgens von Rostock aus zu starten. Der erfahrene Testpilot Erich Warsitz sollte die Maschine fliegen. Einer, der damals dabei war, beschrieb den Erstflug so: Heinkel, Ohain und ein paar andere Männer schoben die Maschine zum Startplatz. Warsitz zwängte sich ins Cockpit und startete das Triebwerk, das sofort auf vollen Touren lief. Rasend schnell stieg die He 178 auf 500 Meter. Aber dann bemerkten wir, dass mit dem Fahrgestell etwas nicht in Ordnung war. Es ließ sich offenbar nicht einziehen. Warsitz flog also mit ausgefahrenem Fahrwerk mehrere Kurven und leitete nach circa 6 Minuten die Landung ein. Und wir atmeten alle auf. Der erste Flug mit einer Düsenmaschine war gelungen. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Im Flugzeugwerk der Firma Messerschmitt in Augsburg wurde ebenfalls an einem Strahlflugzeug gearbeitet. Allerdings erst im April 1941 wurde das erste Versuchsflugzeug fertiggestellt. Die Me 262 V1. Doch es gab noch erhebliche technische Probleme. Erst 1942 startete die verbesserte Me 262 V3 zu einem erfolgreichen Testflug. Von da an wurden zum Kriegseinsatz 1433 Maschinen dieses Typs gebaut, der in großer Höhe damals unglaubliche 870 Stundenkilometer erreichte. Doch auch der Feind war sich der militärischen Bedeutung der neuen Technik bewusst. 2 Jahre nach der Heinkel-Maschine startete das erste englische Düsenflugzeug oder Jet, wie die Strahlflugzeuge im Englischen genannt werden. Die Gloster E-28-39 aus dem Flugzeugwerk Frank Whittles. So gerüstet stürzte sich Europa in den schrecklichsten aller Kriege, den totalen Krieg Hitlers, den Zweiten Weltkrieg. Einen Krieg, der letztendlich in der Luft entschieden wurde. Bombenalarm. Jede Nacht Bombenalarm. Von 1940 bis 1945 in allen größeren deutschen Städten. Man schätzt, dass dieser leidvolle Krieg insgesamt 60 Millionen Menschenleben gekostet hat. Doch dann, endlich ist der Krieg zu Ende. Und jetzt zeigt sich völlig unerwartet eine ganz andere Seite der Fliegerei. Deutschland liegt am Boden. Berlin ist völlig von der sowjetischen Besatzung eingeschlossen. Durch Zermürbungstaktik, indem sie alle Transporte nach Berlin blockieren, planen die Sowjets, sich die Stadt ganz einzuverleiben. 2 Millionen Menschen hungern. Und plötzlich werden die Bomber und Jagdflugzeuge, die jahrelang Angst und Schrecken verbreitet haben, zu einem wahren Segen. Am 26. Juni 1948 startet die US Air Force mit der Operation Vittles, der Operation Lebensmittel. 2 Tage später werden die Amerikaner von den Engländern unterstützt. An den Flügen nehmen gleichzeitig bis zu 300 Maschinen teil, die in 5 Ebenen übereinander fliegen. Am 16. April 1949 wird ein Rekord aufgestellt. 12.940 Tonnen Fracht werden an diesem Tag eingeflogen. Das entspricht dem Volumen von 22 Güterzügen mit je 50 Waggons. Bis zum Mai 1949 halten die ehemaligen Feinde die Luftbrücke und bringen fast 2,5 Millionen Tonnen Lebensmittel, Kohle und andere lebenswichtige Dinge in die Stadt. Dann geben die Sowjets die Blockade auf. Nie wieder Krieg. Das war nach 1945 die einhellige Meinung überall in der Welt. Dafür mehr Völkerverständigung und Austausch. Die Menschen wollten reisen und andere Länder kennenlernen. In den Flugzeugwerken wurden nun keine Kriegsmaschinen mehr, sondern große, zuverlässige Passagiermaschinen gebaut. Noch lange konstruierte man nebeneinander sowohl Propeller- als auch Düsenmaschinen. 1947 brachte Boeing die B-377, den Stratocruiser, heraus. 1950 wurde der Boeing Stratocruiser von der Boeing Super Constellation abgelöst, die als verlässliche Langstreckenmaschine bis 1978 ihren Dienst tat. In England arbeitete man im de Havilland-Werk an einem neuen Flugzeugtyp, der Comet DH-106. Als die British Overseas Airways Corporation im Mai 1952 mit der Comet den ersten Linienverkehr mit einem Düsenflugzeug aufnahm, war klar, dass hier die Zukunft lag. Doch hatte die Sache einen verhängnisvollen Haken. Das Material hielt den hohen Belastungen nicht stand. Die Erfahrungen mit der Comet brachten die französischen Südaviation-Werke in die Entwicklung ihrer Caravelle ein, die bis 1972 im Linieneinsatz war. Fast gleichzeitig entwickelte Boeing in den USA die berühmte Boeing 707, ein 4-strahliges Düsenflugzeug, das im Mai 1954 zum Roll-Out, dem ersten Start, kam. Die 707 verfügte über eine neue Technik, Fan-Triebwerke. Ein normales Strahltriebwerk wird mit wachsender Geschwindigkeit immer heißer und dabei lauter. Beim Fan-Triebwerk verhindert ein großer Fan bzw. Ventilator diesen Effekt und lässt die Triebwerke dazu wirtschaftlicher arbeiten. Schon 1957 entschied sich die Lufthansa für die 707 und setzte ab 1960 zunächst 4 Maschinen ein, die auf die Namen Hamburg, Berlin, Frankfurt und München getauft wurden. Fast 25 Jahre bis 1984 wurde die 707 bei der Lufthansa geflogen. Bis heute noch stehen einige dieser bewährten Maschinen im Dienst, vor allem bei kleineren Frachtfluggesellschaften. Während sich die Wissenschaftler in den USA schon schwerpunktmäßig mit dem Mondflug beschäftigen, arbeiten französische und britische Techniker seit Mitte der 1950er Jahre gemeinsam an einer Revolution der Fluggeschwindigkeit, dem Überschallpassagierflugzeug. In einem Wettlauf mit der Sowjetunion, wo das Flugzeugwerk Tupolev an demselben Ziel arbeitet, wird schließlich die Concorde geboren. Sowohl im Design als auch Technik eine Supermaschine. Ohrenbetäubend. Überschall. Schneller als der Schall? Die Einheit, in der die Schallgeschwindigkeit gemessen wird, heißt Mach, benannt nach dem Physiker Ernst Mach. Nähert sich ein Flugzeug der Schallgeschwindigkeit, steigt der aerodynamische Widerstand stark an, fast als rase man durch eine Mauer. Hat man diese Schallmauer durchbrochen, sinkt der Widerstand wieder, bleibt aber höher als bei Unterschallflugzeugen, was natürlich eines hohen Energieeinsatzes bedarf. Derartig hohe Geschwindigkeiten stellen höchste Anforderungen an Material und Technik. Am 2. März 1969 startet das futuristisch aussehende Flugzeug zu seinem Jungfernflug. Doch im Wettlauf mit der Zeit hatte die Konkurrenz diesmal das Rennen gemacht. Die sowjetische Tupolev Tu-144 war auf das ehrgeizige Betreiben des Flugzeugbauers Alexei Andreevich Tupolev schon im Dezember 1968 erfolgreich an den Start gegangen. Allerdings sollte das Modell nur 3 Jahre lang regulär eingesetzt werden. 1976, nach einer 7-jährigen Erprobungsphase, starten die ersten beiden Concordes mit Passagieren. Aber die Entwicklung erweist sich leider als Flop. Der Kerosinverbrauch ist unermesslich. Viele Flughäfen lehnen eine Landeerlaubnis wegen der ungeheuren Lärmbelästigung ab. Aus dem gleichen Grund erteilen viele Länder keine Überfluggenehmigungen. Als am 25. Juli 2000 eine Concorde kurz nach dem Start abstürzt, werden die Maschinen aus dem Verkehr gezogen. Im normalen Flugverkehr änderte sich dadurch wenig. Die Tickets für einen Concorde-Flug waren für die meisten Fluggäste ohnehin unerschwinglich gewesen. Fliegen war überhaupt immer noch sehr teuer. Jetset ist ja bis heute ein Begriff für die wohlhabende Gesellschaft. Trotzdem nahm der allgemeine Flugverkehr rasant zu. Und das ist bis heute so. Waren es 1960 noch 81.000, muss der Frankfurter Flughafen heute fast 500.000 Starts und Landungen jährlich bewältigen. Fliegen ist für uns fast so normal wie Autofahren. Immer mehr Menschen wollen auf dem Luftweg befördert werden. Darauf setzte Boeing. Nicht Schnelligkeit, sondern Größe war das Ziel. Der Jumbo Jet wurde entwickelt, die vierstrahlige Boeing 747. Mit einer Spannweite von fast 60 Metern, einer Länge von 70 Metern und einer Höhe von 19 Metern war die Boeing 747 im Jahr 1969 das größte Flugzeug der Welt. Und das sollte sie für die nächsten 35 Jahre auch bleiben. Sie wog fast 400.000 Kilogramm und konnte maximal 550 Passagiere aufnehmen. Trotz der immensen Ausmaße betrug ihre Reisegeschwindigkeit 860 Stundenkilometer. Seit 3 Jahrzehnten tut der fliegende Elefant in verschiedenen Varianten nun schon Dienst. Das aktuelle Modell ist die Boeing 747-400, die 1988 in Betrieb genommen wurde. Aber man glaubt es kaum. Es geht noch größer. Am 27. April 2005 gehen auf dem Flughafen Toulouse-Blagnac buchstäblich 421 Tonnen in die Luft. Der Airbus A380 wagt seinen ersten Flug. Schon seit den 80er Jahren arbeitet das deutsch-französisch-britische Unternehmen Airbus an einem Großraumflugzeug. Bei der Konstruktion hat man besonders auf einen möglichst niedrigen Energieverbrauch und Lärmreduzierung geachtet. Zwischen 555 und 840 Passagiere kann der Riesenvogel aufnehmen, der wohl für die nächsten Jahre zumindest den Größenrekord am Himmel halten wird. Am 25. Oktober 2007 startet Singapore Airlines zum ersten Passagierflug mit einer A380, der überall auf der Welt Beachtung findet und völlig komplikationslos abläuft. Ein Airbus, ein Luftbus. Ja. Wir haben es geschafft. Wir reisen in Bussen, eingeklemmt in enge Sitzreihen durch die Luft. Und wenn wir Glück haben, sehen wir aus winzig kleinen Fenstern ein paar Fetzen Welt. Wer fliegen will, braucht Flügel, sagt ein altes englisches Sprichwort. Aber mit den Flügeln ist das so eine Sache. Das haben wir ja nun schon gehört. Icarus und dem Schneider aus Ulm sind ihre Flügel gar nicht gut bekommen. Dann doch lieber den Luftbus nehmen? Wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch was mit den Flügeln. Fast sieht es so aus. Yves Rossi, ein Linienpilot der Schweizer Luftgesellschaft Swiss, der sich selbst Fusion Man nennt, überfliegt am 26. September 2008 mit umschnallbaren Düsenflügeln in nur 10 Minuten den Ärmelkanal. Er will damit an den Überflug Blériots vor 99 Jahren erinnern. Es war großartig und ich hoffe, dass viele Menschen die Gelegenheit haben werden, so zu fliegen, sagte Rossi zu den Reportern, die ihn in Dover erwarteten. Nach und nach wird die Maschine zu einem Teil der Menschheit werden, schrieb Antoine de Saint-Exupéry 1939. Was der leidenschaftliche Flieger, der die Einsamkeit seiner Alleinflüge die Beschaulichkeit, den weiten Blick, die Freiheit über den Wolken aus vollem Herzen genossen hat, wohl von Rossis rasenden Jetflügeln gehalten hätte? Wer weiß. Denn trotz der hochtechnischen Maschinen, mit denen wir heute den Luftraum in Besitz nehmen, irgendwie bleibt der Traum vom Fliegen ein Traum. Aber manchmal fliegen wir im Schlaf, federleicht und schwerelos. Und manchmal sehen wir auch noch den Vögeln nach und träumen vom Fliegen.